20 Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden. Guten Abend. Das Wetter für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Elsass. Morgen trüb mit Aufheiterungen, niederschlagsfrei. Temperaturen heute Nacht um 5, morgen 6 bis 11 Grad, schwach windig. Die weiteren Aussichten, wenig Wetteränderungen. Am Rennstab führt kein Weg vorbei. Und ich sag noch zu Brigitte, Orientteppiche. Nee, sowas Altes kommt mir nicht ins Haus. Ist ja auch altmodisch. Aber jetzt ist er da. Der altmodische? Nee, der nomadische. Du, der ist topmodisch. Ach, Nomaden sind jetzt Mode? Ja, schau mal, die Farben. Rot, Blau, Orange, Gelb passen prima zu dem neuen Sofa. Brigitte war ganz platt. Wegen des Sofas? Nee, wegen dem neuen Teppich. Der neue Teppich von Peter Renz in Schramberg. Denn Peter Renz hat Orientteppiche für alle. Auch für sie. An Renz führt kein Weg vorbei. Der Traum vom Drachen steigen lassen. Eddies Drachenladen, der Laden zum Abheben. Drachen, Zubehör, Bumerangs, fachliche Beratung und Service und vieles mehr. Drachenkenner fliegen auf Eddies Drachenladen. Erbprinzenstraße 92 in Pforzheim. Telefon 07231 1055 93. 20 Uhr und 2 Minuten Radio Ladies First aus Baden-Baden. Zur Verkehrslage. A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Karlsruhe, Durlach und Bruchsal. Hohes Verkehrsaufkommen, breit bis 4 Kilometer stockender Verkehr. Die B33 ist in Villingen nach Unfall halbseitig gesperrt. Im Bereich der Unfallstelle Nebel mit Sichtweiten unter 30 Metern. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos, dich hör ich immer wieder. Wer macht den besten Sound? Charlie 2000, wer ist so gut? Sonntagabend, ab 20 Uhr, Nachtschwärmerzeit. Zwei Gewinnspiele haben wir wieder und jede Menge dufte Platten. Oh, oh, bitte nein, oh, bitte nicht schon wieder. Von Disco-Fieber flattern mir die Glieder. Mit Schüttelfrost und auch noch 40 Fieber. Oh bitte nein, oh bitte nicht schon wieder. Ein Lied, zwei, drei. What's the matter, you? Hey! Kann man nur respekten, hey! What do you think you do, hey! Why you look so sad, hey! It's not so bad, hey! It's not so bad, hey! Shut up with your face! Da wieder ganz neue von Version von Send Me an Angel. 20 Uhr 8. Boom, boom, boom. Chugga boom, chugga boom, chugga boom. Okay, okay. Okay, let's go. Hier sind die fröhlichen 1,5 Stunden heute am Sonntagabend. I'm in love with two girls. my day, and that's also true. Together we're one, separated we're two. To make it all mine, all mine is my desire, cause you contain a quality that I admire. To put it plain and simple, you rule my world, so try to understand. I'm in love, girl. I'm so in love, girl. I'm just in love, girl. And this is true. Girl, you know it's true. Oh, oh, oh, I love you. Jahr 16. Na, schau mal, das finde ich einen besten Remixen von Milli Vanilli. Und als sie noch die falschen waren, war es doch noch besser. Hey, hey! Ja, jetzt ist Zeit für unser Gewinnspiel. Das Gewinnspiel für Helle Nachtschwärmer. Da kommt jetzt wieder ein Mix und fünf Interpreten werden gesucht. Klar! Hallöchen, liebe Bundesbürger. Winke, winke! Ab 2000 ist doch immer wieder das Schönste. Hannelore schmeißt die Ockel an. Jetzt geht's los mit dem ersten Song. We Superstar, unser Nachtschwärmer-Gewinnspiel. Hey, hey! Wenn ich mal dran bin, dann komme ich nicht mehr weg. Das sind schon weit über 5 Titel. Okay, Nachtschwimmer. 5 Interpreten bzw. Gruppen brauche ich. Guten Tag. Wählen Sie einmal, aber richtig. Wählen Sie einmal, aber richtig. Ruf mich an, zu gewinnen gibt's eine CD. Von der Granate Renate. Hallo, Nachtschwärmer. Hier ist die neue Telefonnummer von Radio und Ladies First. 07-229-30-77-30. 07-229-30-77-30. toughest to survive. They have to be the toughest to survive. Uhr, jetzt habe ich mal meine erste Kandidatin eingefangen, die ist nämlich aus Rottweil. Sie ist 24 und heißt Monika. Hallo Monika. Hallo. Heute am Sonntagabend. Monika. Ja? Ich bin mal ganz ohr, ob du es rauskriegst. Ja, ich fange jetzt einfach mal an, oder? Ja, bitte. Also als erstes die Purpose, das Smoke on the Water. Ja. Dann Bon Jovi, Living on a Prayer. Richtig. Dann Van Halen Jump. Ja. Dann nehme ich an von Kiss, Lick It Up. Richtig. Von Guns N' Roses, Sweet Lullaby. Nee, aber ich brauche ja nur die Gruppennamen. Ja. Das reicht schon, du hast schon fünf. Ja. Da waren noch die Stones dabei und so weiter. Super, richtig. Das gibt eine CD, bleib bitte dran. Toll, unser erstes Gewinnspiel für heute. Again, because a magic friend, that's what I am. Die aktuelle von Two Unlimited, Magic Friend. 20:31 Uhr. Da waren mal ein paar Piloten unter sich. So. Jedes Mal sagt der eine, wenn ich über New York fliege, lande ich nach Gefühl. Jetzt mache ich folgendermaßen. Fenster auf, Arm raus, Freiheitsstatue fühlen, Arm rein, landen. Mache ich genauso, sagt sein französischer Kollege. Fenster raus, Arm raus, Eiffelturm fühlen, landen. Bei mir ist viel einfacher, sagte der Dritte aus Italien. Fenster raus, Arm rein, landen. Die anderen schauen Fragen an. Ja, wieso? Fühlst du nichts? Na, das ist wirklich nicht schwer, meint ihr. Arm raus, Arm rein, Armbanduhr geklaut, Italien da. Das ist ja ein dickes Ding. Yo baby, yo baby, yo! Yo baby, yo baby, yo! Dog! Ow! Ow! No, we'll have none of that. Oh, this is 1991. How whether you leap to the bleep or you bounce to the clump, pay attention! Okay. 20:34 Uhr, Radio Lettisfest aus Baden-Baden, eine Verkehrsmeldung. B33 ist in Villingen nach Unfall halbseitig gesperrt, im Bereich der Unfallstelle Nebel mit Sichtweiten unter 30 Metern. Onyx Rentautovermietung Bickel, viermal in der Südpfalz, in Herzheim, Landau, Bad Bergzabern und Schifferstadt. Wählen Sie aus über 100 PKWs Ihr Modell, vom VW Polo bis zum Mercedes 500 SL. LKWs vom VW Transporter bis zum 7,5 Tonner mit Hebebühne und 7,5 Tonner 3-Seitenkipper. Im Sommer große Auswahl an Cabriolets. Testen Sie uns. Unix Rent Autovermietung Bickel, ganz in Ihrer Nähe. Herxheim, Landau, Bad Bergzabern und Schifferstadt. Frau Pfeiffer, Sie haben Ihre Küche beim Küchenhaus in Rölzheim gekauft. Warum gerade dort? Tja, die haben nicht nur eine wundervolle Küchenausstellung mit den besten Markenküchen, die fertigen auch alles andere, vom Fußboden bis zur Decke. Wie, Sie meinen, Ihr Innenausbau ist auch vom Küchenhaus? Ja, die erfahrenen Schreinermeister vom Küchenhaus in Rülsheim haben alles nach meinen Wünschen gestaltet. Donnerwetter. Dann zu MFB Möbel in Rülsheim. Dem Küchenhaus für Leute mit Stil. Fürstfinanz, eine Initiative von Radio Ladies First. Fürstfinanz verschafft Ihnen finanzielle Vorteile. Deshalb anrufen und aufsprechen 07-222-14-54-4. 07-222-14-54-4. Sichern Sie kraftkünftige Unfallversicherung für monatlich 19,80 €. Sprechen Sie auf Band. Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes... Winding your way down to Baker Street, lighting your head and dead on your feet. Well, another crazy day, drink the night away and forget about everything. This city dares and makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. Used to think that it was so easy. Used to say that it was so easy. But you're trying, you're trying. Happy. Just one more year and then you'll be happy. Baker Street, haha, 20.40 Uhr. Mach schon mal die neue von Madonna, die gefällt mir gar nicht, die Erotika. Hm? Machen wir wieder einen guten alten Madonna-Mix. Wer ist? Ihr seid dabei? Okay. So, Madonna-Spezial für Nachtschwärmer. Madonna, Madonna. Mixtime-Spezial, Madonna, the best of. Come on, come on. Ooh. Get to it. Minuten Madonna nach Schermer um 21.51 Uhr. Das war schon zu viel. Stop this records von Madonna. Stop this records! Don't just stand there. Stop this records! Why don't you move, damn it? Ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. The names have been changed to protect the innocent. Liebe Freunde. Packen Sie also zu. Helmut, das ist der Wahnsinn. Stell dir vor. Heute bleibt keiner zu Haus. Heute, da fliegen wir raus. Hallöchen, liebe Bundesbürger. Also, weiter mit Punkt 3. Unser Playback-Band. Psst, leise, Geheimnis. Also, was ist jetzt mit dem Playback-Band? Liebe Kollegen, der historische Augenblick ist da. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Zicke, zicke, zicke, zicke.

Artessione Go-Go Radio. Heute am Sonntagabend. Hallo Nachtschwärmer. Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden, zurzeit keine Verkehrsmeldungen. Deine Wohnung, die gefällt dir nicht mehr. Schöner wohnen ist doch nicht so schwer. Neue Möbel bringen neues Leben in dein Haus. Komm vorbei, schau mal rein, fühl dich wohl. Möbel Rivo. Rivo Achern, das Möbelhaus mit den super günstigen Preisen. Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Gewerbliche Räume 140 Quadratmeter im Gewerbegebiet Hügelsheim, Nähe Baden-Baden, zu vermieten. Informationen unter 07229 50 51. First Finance, eine Initiative von Radio Ladies First. First Finance verschafft Ihnen finanzielle Vorteile. Deshalb anrufen und aufsprechen 07222 14 54 4. 07222 14 54 4. Sichern Sie sich unser Angebot des Monats. Eine Rechtsschutzversicherung für sagenhaft günstige 278,60 Mark im Jahr. Radio Ladies First. Ab 20 Uhr laut Infratest das meistgehörte private Abendprogramm in ganz Baden-Württemberg. Radio Ladies First, Radio Ladies First. Who's fooling who? Who's fooling who? Who's fooling who? Who's fooling who? Who's fooling who? Ganz neu W, who's fooling who, ha? Er reitet auf Rick Astley's Spuren. Who's fooling who? Who's fooling who? Who's fooling who? Who's fooling who? Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's... Mit was denn? Mit was? Ah, mit unserem Gewinnspiel! Haha! Jetzt geht's los! Nachtschwärmer, hier kommt wieder ein Mix spezial für euch! Und da suchen wir wieder fünf Interpreten. Hat noch ein bisschen schwere Zunge heute, oder wie? Personal view of one's liberty. Some of us require the push to release the thought between the lines that are pushing the lesson I taught. A combination of lyrical style and dance melody with just a touch of fantasy. Thank you. Fernsehen sehe. 21 Uhr und 11. Das ist die neue Telefonnummer von Radio Ladies First. 07-229-30-77-30. Ist nicht mehr neu, die kennt schon jeder. Now here's what I want you all to do. Ruf mich an, 07-229-30-77-30. Hier ist das Nachtschwärmer-Super-Gewinnspiel. Jetzt habe ich meinen ersten Kandidaten, das ist nämlich der Michael aus Niedereschach. Er ist 21. Niedereschach, Michael ist jetzt in der Nähe von Villingen. Ja, zwischen Villingen und Rottweil. Aha. So, Michael, lass hören. Einmal war es 24-7, dann PM Samson. Ja. Blackbox. Ja. Dr. Alban featuring Leila Kay. Jo. Und das In the Business, das Original ist von Johnny Walkerlin. Ganz genau. Das sind schon fünf. Jawohl, da waren noch bei Fancy, Ken Laszlo und Maxim. Super! Ich, der Nachtschwärmer, weiß das halt. Spitze, bleib dran, das wird eine CD. Wir haben doch super Nachtschwärmer, oder? Muss ich doch sagen. Okay. Ja, ja. Spitze. Und jetzt ein super Olli. She's been hiding behind the window. She's been hiding. Cinderella Cenerentola, das war mein Top-Hit. Nach schon, wenn ich so auf die Uhr schaue, auf den Kalender, 8.11. Aha, 4 Wochen kommt der Nikolaus. Da müssen wir was machen. Backe, backe Kuchen. Haha, backe, backe Kuchen. Und dann haben wir ja bald Weihnachten. Gibt's denn hier Geschenke, ey? Da sind wir hier dabei. Hörmann, der Getränkespezialist in Baden, präsentiert das Reisewetter. Tja, Benelux-Länder freundlich vereinzelt Schauer um 9 Grad. Südfrankreich stark bewölkt, Regen 15 bis 19 Grad. Spanien im Norden stark bewölkt, Regen 15, im Süden heiter bis 25 Grad. Kanarische Inseln überwiegend heiter, an der Nordküste zeitweise wolkig, einzelne Schauer um 22 Grad. Österreich und Schweiz stark bewölkt mit Aufheiterungen, zeitweise Regen. Auf den Bergen Schnee 4 bis 9, im Süden bis 13 Grad, in 2000 Meter minus 6 Grad. Italien, Korsika, Balearen, Malta heiter bis wolkig, einzelne Schauer, im Norden 9 bis 15, im Süden 17 bis 22 Grad. Griechenland, Türkei, Zypern, heiter bis wolkig, einzelne Schauer, im Norden 13 bis 18, im Süden um 25 Grad. Tunesien, Algerien, Marokko, überwiegend heiter, einzelne gewitterige Schauer am Mittelmeer um 20, im Süden bis 30 Grad. Das war das Reisewetter, gültig bis Mitte der Woche, wie immer von Hörmann, dem Getränkespezialisten in Baden. Top-Hit Spezial. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Schon wieder 21.21 Uhr, Nachschwimmer, das wird später zeitlich eng bei mir hier. Kommenden Samstag, ich schalte jetzt 2000 in Speichingen in der Stadthalle und in Zell am Hammersbach im Kinzigtal. Und dann am Dienstag darauf, das ist der 17., Tag vom Busenwetter, bin ich höchstpersönlich in Appenweier in der Schwarzwaldhalle. Und da lade ich alle ein. Open your mind. Und dann noch schönen Dank für den Besuch gestern in Altenheim und in Herrenzimmern. We'll be right back. Astrologie. Jeden Donnerstag bei Radio Ladies First. Wenn Sie Ihr persönliches Horoskop ausführlich haben wollen, dann schreiben Sie an Radio Ladies First, Postfach 7570 Baden-Baden. Kennwort Sternstunde. Unser Hausastrologe Martin Schmid beantwortet Ihre Fragen ausführlich innerhalb von einer Woche. Das Ganze ist natürlich nicht ganz kostenlos, aber es lohnt sich. Rühlsheimer Musikfestival 92 am 14. November ab 19 Uhr mit dem Musiktheater Rühlsheim und Radio Ladies First ist live dabei mit Bernie und Brigitte. Als Stargäste Inka und Hamilton mit bekannten Songs wie Every little move you make is poetry in motion now. Taragi, die neue interessante Stimme. November, hier ist es kalt, die Nächte werden. Und Jemlian mit seiner atemberaubenden Feuer-Fakir-Fantasy-Show. Die Märchen aus Tausend und einer Nacht. Dazu gibt's Disco mit Tanz in der Freizeithalle Rühlsheim in der Südpfalz. Am 14. November ab 19 Uhr. Karten zu 20 Mark im Vorverkauf und an der Abendkasse. Geht es um Geldanlage und Vermögensbildung, sind wir, Ihre Sparkasse Germersheim Handel, tonangebend. Wir wissen, was sich auf dem Markt abspielt und wo Ihre Erfolgschancen liegen. Sparkasse Germersheim Kandel, Ihr Finanzpartner für alles, was Geld bewegt. Frische Muscheln, Meeres- und Grillspezialitäten und gepflegte Getränke halten wir für Sie bereit, in angenehmer Atmosphäre. Die Familie Bottissa mit ihren Restaurants Jadran in Lustadt in der Pfalz und Dubrovnik in Harthausen bei Speyer. Lassen Sie sich überraschen. Ach, wissen Sie, ich bin ja so glücklich. Jetzt wird endlich geheiratet. Warum das so lange gedauert hat? Weil mein Werner immer gesagt hat, Liebling, hat er gesagt, wir heiraten erst, wenn wir uns anständige Möbel leisten können. Möbel von Gilb. Mhm. Ja, und nun ist es soweit. Morgen gehen wir zur Möbel Gilb in Herxheim und übermorgen wird geheiratet. Ach, ich freue mich so. Worauf eigentlich? Auf die Hochzeit oder auf die Möbel von Gilb? Freuen Sie sich mit. Möbel Gilb in Herxheim bietet immer einen Grund zur Freude. Ist doch sonnenklar. Jetzt reicht noch ganz kurz, die neue Felix anzuspielen. Nach Schwärmer. Die ganz neue Felix. Felix. Tja, das waren sie wieder, die ersten anderthalb Stunden heute am Sonntagabend. Morgen ab 20 Uhr können wir uns wieder hören, Nachtschwärmer. Haben wir wunderbar tolle Songs dabei und wieder Gewinnspiele. Muss nicht traurig sein. Ah. 21.30 Uhr, halb 10, Radio Ladies First aus Baden-Baden. Zur Verkehrslage: Meldungen über Verkehrsstörungen liegen uns zurzeit nicht vor. Radio Ladies First aus Baden-Baden.